Hallo und herzlich willkommen zur 123. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute wieder einen Gast. Und zwar habe ich Fedor Ruhose bei mir. Hallo, ich grüße dich, Fedor. Ja, hallo Thorsten, grüß dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Stellst du dich ganz kurz vor, wer du bist? Ja, gerne. Ich bin Fedor Ruhose, bin seit Mai 2021 Staatssekretär im wunderschönen Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Und weil da hinten also Digitalisierung im Titel steht, bin ich auch Beauftragter für die Informationstechnik und die Digitalisierung. Und das Ministerium steht im schönen Bundesland Rheinland-Pfalz. Und deswegen bin ich der Beauftragte für die Informationstechnik von Rheinland-Pfalz. Genau, du bist also CIO und CDO. Genau. Und so heißt das auf Neudeutsch, ne? Genau, das klingt auch viel, viel mehr. Aber auf jeden Fall bist du der erste CIO eines Bundeslandes, der sich in meinen Podcast traut. Auch unser Bundes-CIO hat sich bis jetzt auch noch nicht reingetraut. Deswegen, ich hoffe, dir geht's gut hinterher. Ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt. Nach der Einleitung bin ich sehr gespannt. Genau, also fangen wir einfach mal an. Nachdem ich ja noch bisher mit keinem CIO sprechen konnte, was macht denn so ein CIO in dem Bundesland überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich mir auch gestellt vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren und habe mir da natürlich auch viel berichten lassen und habe jetzt aber auch anderthalb Jahre so erleben am eigenen Leib und kann sagen, dass natürlich viele Fragen der Verwaltungs- oder alle Fragen der Verwaltungsdigitalisierung bei uns zusammenlaufen im Digitalisierungsministerium, dass wir uns auch eng abstimmen mit den Fachressorts darüber, wie wir die Verwaltung digitaler aufstellen, wie wir auch mit den Kommunen ins Gespräch kommen. Aber, und das ist eben der auch ein spannender Teil, wir natürlich auch über die IT-Konsolidierung des Landes sprechen, ne? Und darüber reden, was müssen wir eigentlich jetzt an Weichenstellungen vornehmen, um Rheinland-Pfalz in die Cloud zu bringen. Und was müssen wir eigentlich tun, um das sicher zu gestalten? Und was müssen wir dafür tun, das souverän zu machen? Wie können wir unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für das Land arbeiten, die Beamtinnen und Beamten, wie können wir denen eigentlich einen souveränen Arbeitsplatz bieten? Und wie können wir dann auch neue Formen des Zusammenarbeitens digital entsprechend ermöglichen? Ne? Wir haben in Rheinland-Pfalz die super Situation, dass wir die E-Akte sozusagen auf den Landesministerienebenen schon komplett ausgerollt haben. Das hat uns in der Corona-Pandemie sehr stark geholfen und sind aber natürlich dabei, auch Wege zu finden, das jetzt in anderen Behördenstrukturen im Land dann umzusetzen. Das sind Aufgaben, die wir hier im Digitalisierungsministerium machen und für die ich dann Verantwortung habe und da auch die Entscheidungen mit einem sehr starken Team im Rücken dann vorantreiben kann. Habt ihr in Rheinland-Pfalz eine Digitalstrategie? Wir haben im Land Rheinland-Pfalz eine Digitalstrategie seit 2018. Und diese Digitalstrategie hatte sich zum Ziel genommen, sehr detailliert auch einzelne Vorhaben. Ich habe ein paar eben schon skizziert, ein paar Vorhaben für das Land Rheinland-Pfalz, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger zu definieren und dann auch umzusetzen. Und wir haben uns dazu entschieden, nicht nur einen Beteiligungsprozess zur Erarbeitung dieser Strategie 2018 zu machen, sondern wir haben auch Zeitachsen festgelegt. Mhm. Und wie das so ist, wenn man ein gutes Controlling hat, dann merkt man, man hat relativ viel erreicht und es ist eigentlich Zeit, nochmal zurückzuschauen und aber auch nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, wir brauchen jetzt eine neue Strategie, beziehungsweise wir schreiben unsere alte Strategie fort und machen das auch mit einem neuen Prozess, machen das ressortübergreifend, also nicht eine Stelle ist quasi im Vorpreschen und schreibt das dann, sondern wir haben, bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar aus den Fachressorts, wir haben jetzt eine Truppe von sehr motivierten Beamtinnen, Beamten, Angestellten, die sich jetzt zusammensetzen und anhand von vier Handlungsfeldern unsere Digitalpolitik für die nächsten Jahre formulieren. Wenn du sagst, ihr habt schon eine Digitalstrategie seit 2018 und ihr baut jetzt gerade eine neue, was fehlt in der von 2018 und was habt ihr jetzt da neu mit aufgenommen? Ja, also das, was glaube ich wichtig war als Wirkung 2018, dass Digitalisierung von da an als Querschnittsaufgabe begriffen wird. Ja. Mhm. Und was fehlt? Naja, ich glaube eher, was ist neu hinzugekommen? Wir haben durch Situationen wie die Pandemie, aber auch natürlich jetzt die neuen Sicherheitsherausforderungen seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dem Krieg von Russland gegen die Ukraine, haben wir, und was noch dazu kommt, ist die großen Trends, ne, Klimawandel, aber auch demografischer Wandel, Fachkräftemangel, die haben uns gezeigt, dass wir eigentlich nicht nur in Sonntagsreden über neue Formen der Zusammenarbeit reden müssen, sondern wir brauchen eigentlich eine Strategie, wie wir ressortübergreifend auf solche Herausforderungen reagieren können. Und ein ganz wesentlicher Punkt, um ressortübergreifend reagieren zu können, sind eben digitale Anwendungen, ja, und sind natürlich auch digitale Lösungen für unsere Herausforderungen und Probleme. Und da merkt man ganz schnell, dass das auch Lösungen sein können, die jetzt nicht nur für das Gesundheitsministerium oder nur für das Bildungsministerium sind, sondern die eben für die Regierung sind. Und wir wollen darauf fokussieren, dass wir sagen, die Herausforderungen unserer Zeit, die können wir durch Digitalisierung gestalten. Und wir müssen aber ergänzen zu dem, was wir uns damals vorgenommen haben, dass wir das viel stärker ressortübergreifend tun als bisher. Und das ist, glaube ich, das Neue, was wir jetzt auch versuchen. Wenn ihr eine Digitalstrategie jetzt neu schreibt, denkt ihr dabei hauptsächlich an die Landesministerien oder denkt ihr auch noch einen ganzen Schritt weiter in Richtung der ganzen kommunalen Verwaltungen? Also was die Digitalstrategie des Landes angeht, wird natürlich in den Handlungsfeldern vor allen Dingen die Landesebene adressiert und auch Vorschläge dafür formuliert. Mir ist aber sehr wichtig, dass wir in dem Stakeholder-Prozess, den wir da mit implementieren, dass wir natürlich die kommunale Ebene mitdenken. Ich mache mal in Klammern, mir wird die Digitalisierung in Deutschland eigentlich viel zu selten mit oder ohne, also viel zu selten mit kommunaler Beteiligung, sondern viel zu sehr ohne kommunale Beteiligung gedacht. Ja. Und wir wollen das ändern. Und wir sind, oder wir machen das auch anders. Und wir sind im Prozess dabei, dass wir Stakeholder-Prozesse angeht, die Kommunen da natürlich mit im Boot haben. Und ich bin auch sehr dankbar, dass sich die Kommunen bei uns auch je nach Gebietskörperschaften selber auch mit strategischen Überlegungen auf den Weg gemacht haben. Also zum Beispiel hat unser Rheinland-Pfälzischer Landkreistag jetzt eine eigene Digitalstrategie und es ist klar für uns, dass wir die Prozesse miteinander verzahnen. Und ich bin dem Landkreistag sehr dankbar, dass ich da auch im Beirat dann mitwirken darf und wir das eben entsprechend durch Personen dann verschränken. Ja, was halt immer wieder vergessen wird, die Kommunalverwaltung ist die, die den meisten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern und zu den Unternehmen hat. Das ist nicht die Landesverwaltung, das ist nicht die Bundesverwaltung, das sind hauptsächlich die Kommunen. Und die werden meiner Meinung nach bei dieser ganzen Digitalisierung und bei dem ganzen Thema OZG, wo ich gleich drauf komme, ziemlich vergessen. Ja, und das ist, also ich kann das nur unterschreiben, also ich würde jetzt sagen, ziemlich vergessen, da müssen wir, glaube ich, nachher nochmal drüber diskutieren, aber im Aufsetzen hat man, glaube ich, erst zu spät realisiert, dass wenn man sich die Prozentzahlen anguckt, was sind eigentlich reine Bundesleistungen, was sind reine Landesleistungen, was sind Mischleistungen zwischen Land und Kommunen, was sind kommunale Leistungen, dann merkt man, dass es da doch ein starkes Übergewicht zu kommunalen Leistungen gibt. Genau. Und das nicht mitzudenken, ist ein großer oder wäre wirklich ein ganz großer strategischer Fehler und hat uns im Übrigen, wenn wir gleich über die Umsetzung reden, natürlich in Rheinland-Pfalz auch vor große Herausforderungen gestellt, die wir zusammen mit unseren kommunalen Spitzenverbänden, mit dem kommunalen IT-Dienstleister und dann mit den Kommunen vor Ort dann auch erstmal lösen mussten. Ja, wenn wir gerade drüber sprechen, OZG, gehen wir doch gleich drüber. Ja, gerne. OZG-Strategie habt ihr sehr wahrscheinlich auch eine eigene, so wie jedes Bundesland. Oder hängt ihr komplett an der Strategie des Bundes? Ich bin meinen kommunalen Spitzenverbänden sehr dankbar, dass sie ab Mai 2021 einen sehr speziellen Weg nochmal mitgegangen sind. Wir haben nämlich gesagt, dass wir uns fokussieren wollen und priorisieren wollen auf die Leistungen, die vor Ort genutzt werden. Ne? Und zwar, was heißt genutzt? Für mich sind das immer drei Kriterien. Für mich ist klar, das sind die Bürgerinnen und Bürger, das heißt, das sind die reinen Fallzahlen, wie oft wird denn eigentlich etwas beantragt, wie oft wird etwas nachgefragt. Das zweite ist aber auch, dass wir natürlich im Bundesland wie Rheinland-Pfalz sehr viele starke Unternehmen haben, die auch sehr oft mit dem Staat in sehr komplexen Genehmigungsverfahren stecken. Ja, das heißt, da müssen wir auch priorisieren. Und das dritte ist, und das ist etwas, was viel zu selten so formuliert wird, Wir müssen natürlich auch aus Verwaltungssicht schauen, was ist eigentlich sinnvoll, welche Prozesse müssen wir digital anbieten, damit wir unsere Arbeit selbst, ne, also quasi im Backoffice, ja, genau, gut abwickeln können. Und das ist etwas, wo wir gesagt haben, mit den kommunalen Spitzenverbänden, wir wollen eigentlich weg von diesem sehr deutschen Weg, das OZG oder die Verwaltungsdigitalisierung zu gestalten. Nämlich wir fangen erstmal an und definieren, was sind eigentlich Leistungen. Dann machen wir einen Leistungskatalog, finden raus, dass wir 575 Leistungen haben, etwas sehr Statisches, weil vielleicht gibt's da ja auch eigentlich noch Bewegungen drin. Und dann fangen wir an, die zu digitalisieren. Und natürlich muss das alles fertig sein zu einem bestimmten Zeitpunkt, anstatt dass man sich hinsetzt und sagt, okay, lass uns nochmal priorisieren. Ich bin ja so ein bisschen als Geschichtswissenschaftler unterwegs, was die OZG-Umsetzung angeht am Anfang. Aber es gab ja auch die Hinweise, lass uns auf Top 50, lass uns auf Top 100 Leistungen fokussieren. Das hat man nicht gemacht. Das ist auch jetzt vergossene Milch, darüber zu reden. Aber wir haben gesagt, in Rheinland-Pfalz, wir wollen so einen Priorisierungsweg. Und haben dann auch, sag ich mal, auf der Bundesebene sehr stark dafür geworben, dass wir uns im IT-Planungsrat auch darauf verständigt haben, zu sagen, okay, das ist erstmal wichtig, dass wir eine Priorisierung haben. Und daraus ist dann ja auch der OZG-Booster-Beschluss des IT-Planungsrats entstanden. Und wenn ich fragen darf, wie konkret habt ihr das gemacht, dass quasi die OZG-Umsetzung im Backend? Also da fokussiere ich jetzt mal hier, weil sonst wird es den Rahmen sprengen wahrscheinlich, aber auf das, wie wir unsere EFA-Leistungen anbieten. Ja, sind natürlich im Themenfeld Umwelt mit Schleswig-Holstein zusammen und mit dem Bundesumweltministerium. Das läuft aber natürlich im Umweltministerium federführend. Und wir haben aber als digitalen Ministerium eine Zuständigkeit gemeinsam mit Hessen zur Beantragung von Breitbandausbau-Vorhaben. Und dieses Breitbandportal ist quasi durchgängig digitalisiert. Wir müssen jetzt nochmal gucken, an den einen oder anderen Stellen muss man schauen, dass es mit anderen Verfahren jetzt noch korrespondiert dann, weil es ja im Themenfeld dann zusammengeführt wird. Aber das ist letztendlich ein Verfahren, was sagt, okay, wir wollen nicht beim Frontend aufhören, sondern für uns ist klar, Verwaltungsdigitalisierung ist beides, ne? Ist quasi das Frontend natürlich, aber es geht vor allen Dingen um die Digitalisierung der dahinterliegenden Prozesse. Und das Spannende ist, dass man dann natürlich auch beim Breitbandportal beide Seiten hat. Also sowohl die Verwaltung kann unmittelbar auf die Prozesse und auf die Daten zugreifen, als auch diejenigen, die da entsprechend beantragen, so dass man sich dann sehr schnell über die Bereiche einigt, in denen Ausbau gemacht werden kann. Das hilft sehr viel und das führt dann auch dazu, dass Verwaltung ja vereinfacht wird und schneller werden kann. Und so haben wir es eigentlich versucht, überall zu begreifen. Und so versuchen wir auch, sage ich mal, jetzt die EFA-Umsetzung aus anderen, also wenn EFA-Leistungen zu uns kommen, das zu machen. Und gleichzeitig haben wir mit unserer Civento-Plattform auch eine Plattform, Digitalisierungsplattform am Start für die Kommunen, die eben beides kann, die auch Prozesse im Hintergrund digital abbilden kann. Und so begreifen wir für uns eigentlich das OZG immer als schon das Backend bitte mit bedenken. Da sind wir dann jetzt vielleicht, was die Textexegese des Gesetzes angeht, nicht ganz so, aber lieber so und gründlich, als dass man sagt, ich habe da nur eine Eingabemaske und hinten kommt das PDF und es wird ausgedruckt. Ich glaube, davon haben wir alle nichts. Ja, genau. Das OZG, das hat ja zwei ganz enorme Fehler. Erstens, es gibt keine Pönalen, wenn es nicht umgesetzt wird. Und zweitens wird nur der Online-Zugang ja geregelt. Also das sind die beiden großen Designfehler vom OZG meiner Meinung nach. Ja, ich weiß nicht, ob man, also ich halte dem OZG eins zugute. Ja, das Online-Zugangsgesetz hat 2017, glaube ich, echt nochmal einen Schwung gebracht zum Thema Verwaltungsdigitalisierung und hat das Thema auch wieder auf die politische Dimension gehoben und hat gesagt, da haben wir eine Aufgabe, Deutschland digitaler zu machen, den deutschen Staat digitaler zu machen. Und jetzt ist es so, dass wir quasi mit dem ja am Ende dann sehr unrealistischen Ziel, am 31.12. fertig zu sein, so eine Phase des Stillstands erzeugt haben. Wenn ich sowieso nicht schaffe, dann warum soll ich mich dann noch anstrengen? Und aber ich empfinde zum Beispiel die Diskussion, die wir jetzt sehr stark auch um die Haushaltssitzung herum hatten, was passiert eigentlich mit den Mitteln, die wir fürs OZG im Haus, Bundeshaushalt bereitstellen müssen, und meine eigenen Haushaltsberatungen, die ich im Land ein bisschen vorgelagert hatte, schon so, dass ich sage, da ist trotzdem jetzt auch am Ende wieder Bewegung drin, und alle wissen, wir haben da ein großes Ziel, und wir haben da auch ein großartiges Ziel, ja, deutsche Verwaltung digital aufzustellen, ist doch ein großartiges Ziel. Das haben wir jetzt zum 31.12. nicht erreicht, aber wir müssen eben die Debatte hochhalten und die ganzen vielen tollen Maßnahmen, die es gibt. Im Übrigen die Digitalanstrengung der kommunalen Ebene, die nicht OZG ist, ja, die müssen wir natürlich auch, die haben wir an allen Ecken und Enden, und die sind gar nicht im Fokus, weil das halt nicht in den 575 Leistungsraster fällt. Das sind doch eigentlich alles tolle Entwicklungen, und die müssen wir hochhalten und müssen schauen, dass es jetzt weitergeht mit guter Dynamik. Genau, du hast gerade gesagt, dass ihr an dem Breitbandportal mitarbeitet. Jetzt fällt mir direkt noch dazu ein, es wird ein Breitbandportal geben, es wird ein Führerscheinportal geben, ein Sozialportal, es wird ein Unternehmensportal geben und so weiter. Es wird zig verschiedene Portale geben, und letztendlich, wenn ich Bürger einer Kommune bin, egal wie groß oder wie klein die ist, gehe ich auf die Webseite meiner Kommune, und im Zweifel leitet die mich dann in verschiedene Portale weiter, wo ich dann nicht mehr weiß, wer direkt mein Ansprechpartner ist. Wir halten das so, dass es natürlich klar ist, wer der Ansprechpartner, die Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sind. Das sind die Ämter vor Ort, das sind die Bürgerämter, das ist da, wo ich hingehe. Und wir müssen eine gute Struktur aufbauen. Das ist ja sowas, was wir jetzt auch wenn wir jetzt mit Blick auf den Kalender, es ist Anfang Dezember, ja, vielleicht schon ein bisschen weiter sein müssten. Aber das ist ja das, was wir jetzt auch im EVA-Prozess eigentlich lernen müssen. Wir haben eine Infrastruktur, die woanders bereitgestellt wird. Was heißt denn das für den Support? Was heißt denn das für die Fragen der, auch nicht nur der Bürgerinnen und Bürger, also der Nutzenden vor den Bildschirmen, ja, sondern was heißt denn das eigentlich auch für diejenigen, die dann nachher mit den Beantragungen, mit den Produkten arbeiten müssen? Das sind Fragen, die wir jetzt klären, die wir auch in guten Prozessen klären, aber die wir, das ist richtig, für ziemlich viele Formate, unterschiedliche Formate klären müssen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir einer für alle ins Leben gerufen haben und gesagt haben, es gibt da Vorgaben natürlich, aber es gibt jetzt keine Designvorgaben, es gibt keine entsprechenden Abläufe, es gibt keine technische Basis, auf die wir uns einigen, sondern es gibt quasi die Infrastruktur, die diejenigen ausgewählt haben, die diese Themenfelder ins Spiel bringen. Und so gibt es dann Leistungen wie von uns, die dann über die Sivento-Plattform laufen, weil wir quasi mit der Sivento-Plattform arbeiten. Und es gibt dann aus anderen Bundesländern ihre Strukturen. Wichtig ist, dass es erstmal im ersten Schritt interoperabel ist. Und wenn wir kommen ja noch dazu, aber ich glaube, wenn wir über Perspektiven reden, und wenn wir darüber reden, was macht eigentlich ein digitaler Staat, wenn auch die Register miteinander, wenn die Register digital sind und wir eigentlich viele, viele Kommunikationsangebote für den Bürger eigentlich schon gar nicht mehr haben müssen, sondern das läuft alles im Hintergrund. Mhm. Ich glaube, dann muss man auch über Architektur, Sinnhaftigkeit und Weiterentwicklung einfach reden. Ja, das ist dann wahrscheinlich, wenn man jetzt, ich mag dieses Stichwort nicht, aber wenn man über OZG 2.0 redet, dann ist das vielleicht sogar eher schon OZG 3.0. Immer wenn ich das Thema einer für alle höre oder einer für viele, dann kommt bei mir sofort das Thema Open Source auf. Open Source ist ja genau das. Einer entwickelt für viele oder für alle, und aber die allen, die dürfen auch jederzeit daran mitarbeiten. Dieses Thema Open Source fehlt mir ganz stark in der einer für alle Betrachtung oder auch in den Richtlinien des Bundes oder die hier veröffentlicht werden. Jetzt war neulich AL-Leiter-Runde, die haben neue Richtlinien für die EVA-Leistungen beschlossen, und was da auch wieder fehlt, ist das Thema Open Source. Wie steht ihr in Rheinland-Pfalz zum Thema Open Source? Habt ihr vielleicht sogar so eine Art Open Source Strategie? Also wir haben keine Open-Source-Strategie in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie ein Strategiedokument hier in die Höhe halten könnte und mit dem Papier rascheln könnte, damit das im Podcast gehört wird. Aber wir haben natürlich ein Bewertungsraster bei uns im IT-Dienstleister, wo wir Open-Source einsetzen, weil wir müssen natürlich schauen, dass wir das ist eigentlich immer eine Entscheidung, eine Abwägungsentscheidung. Ne? Habe ich quasi Open-Source-Produkte oder bin ich in irgendwelchen Abhängigkeitsstrukturen? Es hat beides seine Vor- und seine Nachteile und ich glaube, es gehört auch zu einer klugen Strategie. Das ist ja das, was wir auch in einer anderen Konstellation, was Cloud-Lösungen angeht, diskutieren. Es kommt, glaube ich, darauf an, dass wir da in einem guten Mix sind. Wir haben uns mal angeschaut, wie viel Anwendungen wir eigentlich betreiben, ne? Weil das auch für mich nochmal besonders wichtig war, herauszufinden, wo ist eigentlich unser Anteil von Open Source. Und wir haben in unserem Koalitionsvertrag schon auch natürlich die Stichworte transparente und auch digital souveräne Verwaltung verankert. Und natürlich ist da Open Source eine der ganz, ganz wesentlichen Bestandteile, um souveräne Strukturen zu entwickeln. Wir haben derzeit gut 22% von unseren Anwendungen, die Open Source nutzen. Das ist jetzt nicht irgendwie was, wo man sagen kann, oh, schon die Hälfte oder so, ja. Aber wir haben, glaube ich, dort doch einen signifikanten Anteil. Und es stimmt ja, wenn ich jetzt nochmal zu Ausgangspunkt komme, es stimmt ja, dass wir bei Eva diese Punkte quasi komplett außen vor gelassen haben, beziehungsweise wir es im Unklaren gelassen haben. Und das kann man natürlich begründen, das kann man auch zum Teil natürlich sehr rein marktwirtschaftlich begründen, warum das dann am Ende der Fall ist. Und vielleicht ist das auch ein Hebel dafür, dass Eva am Ende funktioniert, weil es eben dann doch auch einen Preis gibt für die Leistung, die ich entwickelt habe. Aber was die Gedanken angeht, ist natürlich Open Source eher einer für alle Gedanke sozusagen, als es dann am Ende in Eva gelebt ist. Das muss man, glaube ich, schon sagen. Ja. Genau. Also ich möchte noch mal eins nachschieben. Wenn man nur auf Open Source setzt, heißt das nicht, dass man plötzlich unabhängig ist. Auch im Open Source Bereich gibt es die Gefahr des Lock-in. Also es gibt da genügend Beispiele für die Nutzung von Open Source und man kommt nicht wieder von los. Aber gehen wir mal weiter. Haben wir denn in Deutschland eigentlich schon alles, was wir für die Digitalisierung brauchen? Oder fehlen uns noch Dinge, die wir noch erfinden oder erstellen müssten? Ich glaube, je länger ich darüber nachdenke, über diese Frage, weil natürlich, die kommt ja immer überall, ne? Was haben wir denn eigentlich alles nicht erreicht? Was haben wir, wo haben wir auch noch technische Defizite oder so? Ich glaube, am Ende ist ja Digitalisierung kein, wir müssen jetzt ein IT-Projekt aufsetzen und dann durchziehen, sondern es kommt vor allen Dingen darauf an, dass wir die Kräfte in den Verwaltungen mitnehmen, ne? Und deswegen würde ich sagen, wenn uns was fehlt, dann ist es ein gemeinsames Verständnis davon, dass wir Digitalisierung an allen Stellen brauchen und dass es eigentlich etwas Positives ist, nämlich es unterstützt einen. Es ist kein Selbstzweck, sondern es unterstützt die Verwaltung. Und da müssen wir, glaube ich, echt noch hin. Es gibt natürlich auf allen Ebenen Vorhaltungen. Dass, wenn wir beim Thema Open Source sind, ist es natürlich gleich auch die Frage, wenn ich als Land in Bereichen Open Source anwende und einsetze oder quasi nicht Softwareanwendungen einsetze, die nicht mit irgendwie einem M beginnen oder so, dann habe ich natürlich gleich wieder auch Diskussionen, habe ich Fragen, die wir uns vielleicht gar nicht stellen würden, die sich täglich mit diesen Themen beschäftigen. Aber da merkt man eben ganz deutlich, dass man dann dort Zurückhaltung nähert, wo man eigentlich denkt, ich will da doch eigentlich uns souverän aufstellen und uns Abhängigkeiten reduzieren. Und ich habe auf einmal ein ganz anderes Thema in der Diskussion der Verwaltung. Was heißt das denn? Habe ich irgendwie einen Arbeitsplatz, der nicht mehr so viel wert ist wie der mit dem etablierten Tabellenkalkulationsprogramm arbeiten darf? Und das ist natürlich etwas, wo ich sagen würde, da fehlt's uns. Ne? Das ist aber jetzt nicht im da müssen halt die anderen jetzt mal lernen, sondern das ist ein ganz klarer Auftrag für diejenigen, die so die Lobegesellschaft und Lobegemeinschaft der Digitalisierung sind, also alle die in der Verwaltung daran arbeiten, dass wir digitaler werden, dass wir das OZG umsetzen, dass wir souveräner werden, dass wir in die Cloud kommen, wie auch immer. Diejenigen, wir haben da zusammen einen Vermittlungsauftrag und wir haben auch den Auftrag, die Menschen da eben mitzunehmen und die Vorteile aufzuzeigen. Und das ist, glaube ich, etwas, daran müssen wir noch arbeiten. Ja, also ich habe eine These dazu. Also meine These ist, wir haben in Deutschland eigentlich fast alles, was wir brauchen für die Digitalisierung der Verwaltung. Fangen wir mal in dem Online-Bereich an. Wir haben eine Authentifizierungsmöglichkeit mit dem Personalausweis, die es weltweit kein zweites Mal gibt. Das ist eine richtig tolle Hardware, richtig tolle Sicherheitsfeatures hat das Ding. Wir haben hier Infrastruktur aufgebaut vor auch inzwischen 12, 13 Jahren, die seinesgleichen sucht. Wir nutzen es nur nicht. Gehen wir weiter im Online-Bereich. Wir haben Nutzerkonten diversester Art, die alle irgendwie mit dem Personalausweis auch korrespondieren. Wir haben hier eine ID vom Bund, die der Bund hier zentral einrichtet und sehr gern hätte, dass die viel mehr genutzt wird, aber die Länder zum Beispiel sich scheuen, weil das Wappen fehlt des Landes oder ähnliches. Kann ich nicht beurteilen. Wir haben zum Thema Online-Bezahlen haben wir fertige Lösungen, die im Einsatz sind, die breit im Einsatz sind. Ich denke hier zum Beispiel an dieses IPBL. Da haben wir inzwischen 12 Mitglieder und der Bund ist auch dabei. Ich glaube, ihr seid gerade neulich beigetreten. Genau. Und wir haben diese Themen. Wir haben eine XÖV, die vor sich hin dümpelt, weil sie nicht verbindlich gemacht wird. Also wir haben Standardisierungsmöglichkeiten. Wir nutzen das alles nur nicht. Und meine These ist, wir könnten viel, viel mehr, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, was wir haben und wie wir es verbessern können. Wir haben im kurzen Vorgespräch, habe ich schon gesagt, es gibt Online-Leistungen, die sind schon 10, 15 Jahre alt. Die funktionieren schon schon so lange, Ende zu Ende, ohne dass man PDF dazwischen drin ausdrucken muss oder ähnliches. Die laufen direkt ins Fachverfahren rein. Nutzen wir nicht. Rollen wir nicht bundesweit aus, weil jede Kommune, jedes Land selbst entscheiden können, welche Softwarelösungen eingesetzt werden. Wir haben das Einzige, was meiner Meinung nach wirklich tatsächlich fehlt, ist das Thema Infrastruktur. Wir haben das Problem, die Verwaltungen verstehen sich untereinander nicht, also rein technisch. Die Daten sind sehr, sehr schwierig von A nach B zu übertragen. Die Daten sind auch rein technisch nicht von A nach B zu übertragen, weil auch die Netzwerkinfrastruktur fehlt. Also wenn ich nach Hamburg will, von München aus, dann muss ich erst mal gucken, dass ich über das Netz des Bundes gehen kann und meine Daten dahin kriege. Wenn wir das lösen würden, wenn wir das regeln würden, solche zentrale Infrastruktur. Infrastruktur, meine Meinung, gehört in die Hand des Bundes beziehungsweise in die Hand des Staates. Das, wenn wir das hätten, hätten wir tatsächlich sogar Wettbewerb und wären mit der Digitalisierung der Verwaltung sowohl im Frontend als auch im Backend um Längen weiter. Ja, also ich würde erstmal unterschreiben, dass wir eigentlich fast alles haben. Ne? Da waren jetzt auch so ein paar Spitzen gegen die Länder dabei, so mit dem eigenen Wappen. Ja, da würde ich sagen, das ist, wenn wir jetzt hier mal ganz offen und ehrlich reden, ist es natürlich ein Stück weit richtig. Natürlich habe ich föderale Interessen, natürlich habe ich auch kommunale Interessen. Ich habe übrigens auch Bundesinteressen. Ja, das ist so richtig die so. Sind, und die muss ich zusammenbringen. Und ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur, ich kann jetzt nochmal mich darauf zurückziehen, dass ich ja erst seit 2021 hier da mit in der Digitalisierungsverwaltungsgruppe dazugehöre, ja, dass ich einen Punkt habe, wo ich sage, da haben wir schon eine steilere Lernkurve. Ich glaube, aus vielerlei Interessen haben wir im OZG am Anfang Entscheidungen getroffen, die uns jetzt in diese ja unterschiedlichen immer noch unterschiedlichen Kästchen packen. Ne? Das eine sind irgendwie die Länder, die wollen ihr eigenes Ding, der Bund will was eigenes. Und die Kommunen sind mitunter auch nicht berücksichtigt. Ich glaube, da merken jetzt viele was. Und wir merken daran, dass wir ja auch in die Diskussion über das OZG-Folgegesetz, dass da ganz viele Punkte nochmal aufkommen. Ne? Kann ich nicht sozusagen die Masse Verfahren, die auch über die Kommunen abgewickelt werden, kann ich die nicht eigentlich zurückverlagern? Ne? Stichwort Dresdner Forderungen. So, das sind ja Punkte, die kommen ja nicht von ungefähr jetzt auf die Tagesordnung. Vielleicht muss man da auch einfach sagen, auch da nochmal, wir reden ja in unseren digitalpolitischen Sonntagsreden immer von neuer Lernkultur, ne? Oder manchmal Fehlerkultur oder so. Ich glaube, da muss man einfach sagen, was wir jetzt brauchen, ist eine Evaluation des OZG-Prozesses. Und den brauchen wir jetzt. Das ist meine Forderung und meine Kolleginnen und Kollegen im IT-Planungsrat wissen jetzt, was jetzt kommt. Ja, aber natürlich ist das meine Forderung zu sagen, das müssen wir jetzt machen, bevor wir mit irgendeinem wie auch immer gearteten Folgeprozess beginnen. Und das muss ja nicht, also das, ich sage jetzt nicht, wir brauchen jetzt noch ein wissenschaftliches Gutachten, was irgendwie nochmal 3 Jahre beleuchtet, wo wir stehen, sondern wir haben ja viele Sachen, die auf dem Tisch liegen, wo wir wissen, wo wir strukturell rangehen müssen, wo wir abstimmungsmäßig rangehen müssen. Und es gibt aber ja auch einfach Punkte, wir müssen aus diesem OZG-Prozess lernen und wir müssen schauen, dass man vielleicht auch mal das ein oder andere Online-Verfahren ganz einfach und schnell sozusagen EFA-mäßig ausrollen kann, ohne da neu das Rad neu zu erfinden. Das geht. Und gleichzeitig müssen wir doch sowieso darüber reden, was für eine digitale Struktur haben wir, wenn wir es endlich schaffen, unsere Register zu modernisieren. Ja, so. Und in diesem Spannungsfeld müssen wir einfach mal darüber reden, braucht es so viele Plattformen, ne? Bei manchen Portalen ist es ja die Frage, das heißt ja mitunter nur Portal, aber das sind ja am Ende einfach nur Leistungen, die quasi zusammengebunden werden, die eigentlich auch solitär, ja auch solitär bezogen werden können von den Kommunen. Ja, das heißt, da muss man, glaube ich, dann auch begrifflich einfach nochmal abstecken. Und natürlich brauchen wir auch gewisse Basisdienste, die nicht 16 Mal da sein müssen. Mhm. So. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Entschädigungsrecht. Ich bin das Ministerium für Soziales, ja. Bund und die Länder haben sich daran gemacht, die Entschädigungsregelungen neu zu fassen und alle Entschädigungstatbestände, die es im sozialen Entschädigungsrecht gibt, zusammenzufassen. Also von, sage ich mal, der jetzt ja geringer werdenden Kriegsfürsorge sozusagen, ja, bis hin zu den aktuellen Entschädigungstatbeständen. Und man hat gesagt, okay, wir setzen das SGB 14 erst dann in Kraft, wenn es eine digitale Lösung gibt. Und dann hat man gesagt, okay, aber die muss ja nicht unbedingt 16 Mal stattfinden, sondern das reicht ja, oder 17 Mal, wenn man den Bund nimmt, sondern es reicht ja eigentlich aus, wenn wir eine haben. So, und darauf hat man sich jetzt auf den Weg gemacht und 15 Länder und der Bund haben auch mitgemacht. Ich denke mal, dass da jetzt auch nochmal Bewegung reinkommt, aber das ist ja gut, ja, solche Entwicklungen. Und diese Prozesse sich mal anzuschauen und zu sagen, okay, da müssen wir lernen und dann müssen wir vielleicht auch Infrastruktur aufgeben. Ich bin übrigens der Letzte, der sagt, ich brauche mein eigenes Nutzerkonto mit Landeswappen. Ich brauche aber so lange mein Nutzerkonto mit Landeswappen und erzeuge übrigens auch Login-Effekte sozusagen, ja, solange ich keine Bundesinfrastruktur habe, auf die ich wechseln kann. Das ist ja auch die Wahrheit, die ich habe. Ja, ich habe eine Landesinfrastruktur, die funktioniert sehr gut. Da können sich die Bürgerinnen und Bürger, da können sich sogar die Unternehmen, wir haben ein Konto, können sich anmelden. Und ich glaube, dass wir darüber nachdenken müssen, ob wir wirklich 16 Mal bestimmte Basisdienste haben müssen oder ob es nicht auch Infrastruktur gibt, die zentral bereitgestellt wird. Da sind wir mit dem Bundeskonto ja auf dem Weg. Und ich will nur sagen, ich bin ja auch als Land Rheinland-Pfalz, werden wir, glaube ich, die Letzten, die sagen würden, wir schließen uns wir verschließen uns einer einheitlichen Struktur. Wir haben nur das Problem, dass wir technisch gerade im Moment mit unserem Nutzerkonto arbeiten, dass das Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen beinhaltet und auf der Bundesebene eben 2 Konten genutzt werden. Und wir haben auch das Problem, dass wir jetzt, sage ich mal, technisch nicht mit den Fingern schnipsen und morgen auf der Bundesinfrastruktur sind. Und solange wir nicht auf der Bundesinfrastruktur sind, erzeuge ich natürlich sehr viele Login-Effekte, einfach dadurch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in unserem Bundesland über unsere Infrastruktur, unsere Basisdienste da anwenden. Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt. Aber es gibt ja Beispiele wie quasi, was du gesagt hast, ne, IPBL oder so, wo man sagt, okay, da ist einfach die Struktur dadurch, die schiere Masse derjenigen, die es nutzen, führen dann schon zu Basisdiensteffekte, nenne ich das. Genau, also man darf auch nicht vergessen, die Landeskonten, die waren vor dem Bundeskonto da. Also die Länder haben hier einfach mal vorgelegt und der Bund hat nachgezogen. Ja, genau, und wir haben aber jetzt ein Problem, dass wir Funktionalitäten in unserem Konto haben, die unsere Nutzenden gerne brauchen und die aber im Bundeskonto noch nicht vorgehalten sind. Das heißt also, wir haben auch wirklich, ich würde sagen, wir hätten für diejenigen wenigen, die ja schon den Weg dazu gewählt haben, sich mit Authentifizierung zu beschäftigen, ja, und staatliche Leistungen eben auch über diese Strukturen zu nutzen, den würden wir eigentlich vor den Kopf stoßen, wenn wir jetzt sagen, im Übrigen, du kennst deine schönen Möglichkeiten, du hast dein Postfach und auf einmal ist alles weg, ja, weil du bist jetzt auf einer Infrastruktur, die noch im Werden ist. Und das ist ja auch gut, dass die im Werden ist, aber ich habe eben natürlich diese Probleme auf der Zeitachse, dass die Leute, die sich jetzt entscheiden, wahrscheinlich eher ins rheinland-pfälzische Konto gehen. Mhm. Jetzt hast du gesagt, wir brauchen so eine Art Review zum OZG, bevor wir uns mit dem OZG 2.0 oder OZG-Nachfolgegesetz oder wie auch immer beschäftigen. Wie solle denn deiner Meinung nach ein OZG 2.0 aussehen? Was brauchen wir da als noch zusätzlich geregelt? Also erstmal stelle ich mal die Frage, ob wir wirklich ein Gesetz brauchen sozusagen. Ich glaube, was wir brauchen, ist erstmal zwei Punkte jenseits des OZG. Weil sonst können wir sehr viel am OZG verändern, was wir wollen. Ich glaube, dass wir, was das Schriftformerfordernis angeht, brauchen wir eine Entscheidung. Und zwar eine Entscheidung, die nicht den Weg geht, wie wir sie jetzt haben, nämlich einfach zu sagen, es gibt die Möglichkeit, das Schriftformerfordernis digital abzubilden, sondern wir denken mal ein bisschen radikaler und sagen, okay, Schriftformerfordernis nur da, wo es begründet wird. Also sozusagen den Tatbestand mal umdrehen, sagen, sagen wir nicht einfach Ende 2025 oder 2024, wie auch immer, endet die Welt der Schriftformerfordernis. Und wer unbedingt die Schriftformerfordernis in seinem Prozess braucht, der muss eben das Parlament davon überzeugen, dass es das gesetzlich wieder auf den Weg bringt. Mhm. Das wäre, glaube ich, etwas, was viel stärker helfen würde, als wenn wir noch mit Pönalen arbeiten würden oder wie auch immer. Ich glaube, dann wäre der Weg einfach als Staat selber digitale Leistungen auch niedrigschwellig anzubieten, viel größer da. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich einen wirklichen Digitalcheck haben will. Muss ja mittlerweile aufpassen, wollen ja alle irgendwie einen Digitalcheck. Ja. Ja. Aber ich glaube, also mein Verständnis ist, glaube ich, etwas anderes. Ja, ich will eigentlich nur, dass die Bundesregierung eigentlich Gesetze auf den Weg bringt, wenn sie so strukturiert sind wie beim SGB 14, was ich eben gesagt habe, das soziale Entschädigungsrecht, wo quasi wir uns erst alle zusammen auf den Weg gemacht haben, das zu reformieren, als klar war, okay, wir entwickeln da auch eine digitale Lösung für. Ja, so, das muss, glaube ich, klar sein. Da hilft es nicht, wenn es irgendwie neben Demografiecheck und irgendwie Finanzauswirkungen vorne noch drin steht im Gesetzesblatt, dass es auch digital abbildbar wäre. Ja, oder seitenweise begründet wird, warum das Schriftformerfordernis in Paragraph 60 doch sein muss, wenn man wirklich sagen würde, wir schreiben das fest und sagen, Gesetze nur, wenn digitale Anwendung möglich ist. Das sind natürlich dann Gesetze der Regierung, das geht ja für Parlamente nicht, aber das wäre ein Punkt, den ich auch wichtig fände. Der würde auch bedeuten, dass sich quasi diejenigen auf Bundesebene durchsetzen, die für Digitalisierung dann stehen. Und ich glaube, das hätte auch ein Zielwert dann auf die Landesebene runter, weil da kann man schwer Vorreiter sein, weil man eben entsprechend in ganz vielen Bereichen dann auf bundesrechtliche Regelungen Rücksicht nehmen muss. Ne? So, deswegen wären das zwei Maßnahmen, die mir dazu einfallen würden. Beim Online-Zugangsgesetz müssen wir, glaube ich, schauen. Wir müssen an das Gesetz gehen. Wir brauchen eine sehr niedrigschwellige, vielleicht die Community auch enttäuschende Reform, weil wir ein paar Hausaufgaben bekommen haben im Bereich des Datenschutzes, die einfach angepasst werden müssen. Das werden wir machen müssen. Und was mich aber umtreibt, das ist etwas, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir einer für alle eigentlich im Grundsatz gut finden, ja, und sagen, es muss jetzt nicht jeder am Ende, wir können darüber reden, ob es Online-Dienste sind oder ob es irgendwie über die Plattformen sind oder wie auch immer, aber das Prinzip, einer entwickelt, alle können nachnutzen, finde ich ein sehr charmantes. Wenn wir sagen, einer für alle muss eine Zukunft haben, dann brauchen wir einen neuen Weg. Und zwar müssen wir dann davon, derzeit endet EFA mit der OZG-Umsetzung der 575 Leistungen. Mhm. Derzeit ist quasi klar, EFA, das ist etwas total Anachronistisches. Wir sagen immer, Digitalisierung ist eine Daueraufgabe und wir haben eine statische Aufgabe, statische Formulierung im Gesetz und dann auch in unseren Umsetzungen. Wir sagen nämlich, EFA gilt für die 575 Leistungen. Was passiert denn mit neuen Leistungen? Wie kriegen wir einen EFA-Check? Ja, wie kriegen wir die Möglichkeit zu sagen, diese Leistung, die kann auch, also im Sinne des zweiten Schritts bei einer Digitalisierung, die wird quasi einer für alle. Ja, und wer macht das denn dann? Und dann ist die Frage, wer bezahlt es? Und ich gehöre nicht, es gibt eine Reihe von Länderkolleginnen, Kollegen von mir, die schreiben jetzt dem Bund immer sehr viele nette Briefe, dass sie sagen, du musst das alles bezahlen, dazu gehöre ich nicht. Aber was wichtig ist, ist, glaube ich, wenn wir Digitalisierung als Querschnitt und halt eben ebenenübergreifende Aufgabe betrachten, dann müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, ob wir ein wirkliches Digitalisierungsbudget bekommen, um EFA in der Zukunft zu finanzieren. Das sind die Fragen und ich glaube, das ist eine strategische Frage, die wir auch im IT-Planungsrat diskutieren müssen und da auch zu einem Arbeitsprogramm kommen müssen. Das sind für mich eigentlich so grundlegend die drei großen Bereiche, die wir brauchen. Das werde ich nicht durch eine OZG-Novellierung oder ein OZG 2.0 finden. Wobei bei OZG 2.0 muss ich immer sagen, was ist denn der Online-Zugang 2.0? Also wenn wir jetzt alle sagen, wir wollen doch mehr, dann lass uns doch bitte nicht über OZG 2.0 reden, weil die Kritik, die du ja auch am Anfang geäußert hast, ist ja auch, dass der Ansatz des OZG 2017 bestimmt erstmal als Stein ins Wasser richtig war, aber ja eigentlich zu kurz greift, ne? Weil uns geht's ja um Prozesse und nicht um Formulare. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was mit diesem OZG 2.0 dann nur vermeintliche Modernität, weil es halt cool ist, wenn man irgendwie Aufzählungen macht, wobei wir hatten das ja vom Alter, also ich glaube mittlerweile, also meine Söhne würde man da, glaube ich, mit irgendwie 2.0, 3.0 und so nicht hinterm Ofen hervorlocken. Ja, das stimmt, das ist unsere Generation, die da. Ja, aber zum Thema Finanzierung fällt mir auch ein, es gibt ja Modelle, also warum soll denn jeder irgendwas geschenkt bekommen. Also wenn ich EFA mache und ich entwickle, keine Ahnung, ein Fachverfahren zum Beispiel, weil das gehört ja zu den ganzen Prozessen mit dazu. Und dieses Fachverfahren kann ja von all denen mitfinanziert werden, die es nutzen. Wir hatten vorhin ganz kurz das Thema IPBL. IPBL wird von allen Ländern, die daran beteiligt sind, finanziert. Ja, deswegen sage ich ja, wir brauchen ja kein Gesetz. Ja. Wir brauchen eine Struktur. Ne? Also wir brauchen Verabredungen. Ja. Es hat auch seine Vor- und Nachteile und auch seine Problemchen, aber sowas kann man regeln. Sowas kann man durchaus auch in Deutschland, im Land der Juristen, auf den Weg bringen. Ja, man kann ja auch sogar, also ich meine, wenn wir jetzt hier so ein bisschen über den Tellerrand gucken oder nach vorne schauen, dann kann man sich ja auch überlegen, ob wir nicht an vielen Stellen auch Harmonisierungen in den unterschiedlichen Rechten, Landesrechtsausgestaltungen auch hinbekommen. Ohne dass da irgendwie Autonomie verloren geht, um auch Verfahren abzuwickeln. Ja, wir haben ja in vielen EFA-Diskussionen in den Verprobungskommunen, wie die dann so hießen, hat man dann ja sehr schnell gemerkt, okay, den EFA-Prozess kann ich gar nicht so ohne weiteres ausrollen, weil, jetzt mal plump gesprochen, da fehlt halt auf Seite 5 das Häkchen, was es in dem einen Bundesland noch zu setzen gibt, ja, und das muss ausprobiert, das muss dann quasi angepasst werden. Und das ist sowas, wo ich sage, okay, da muss man sich dann drauf verständigen. Das ist etwas übrigens, weil ich sage, OZG-Evaluation, ne? Das ist ja was wir jetzt lernen und was wir dadurch, dass wir in ziemlich vielen Bereichen digitale Anwendungen jetzt ausrollen, auch einfach sehr, sehr schnell merken, wo sind denn Landesrechte, so voneinander unterschiedlich, dass die Anpassungen sehr, sehr schwierig sind, technisch umzusetzen. Und dann gibt es ja wieder etwas, was ich dann als auf der politischen Ebene sehr spannend finde. Dann können wir ja auch eine politische Debatte darüber führen. Ist es uns in dem Politikfeld, ist es uns in dem wichtig, dass wir quasi die Bundesländer Sichtweise da aufrechterhalten? Oder kann man auch sagen, da ist jetzt kein Souveränitätseinbruch im Föderalismus zu berücksichtigen, wenn man das entsprechend anpasst und auch harmonisiert. Okay, vielen Dank. Also ich bin jetzt meinen Fragen durch. Hast du noch ein Thema, was dir auf den Nägeln brennt, was du unbedingt noch loswerden möchtest zum Thema? Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben alle Themen, die uns so alle zusammen unter den Nägeln brennt, in dem umfassenden Zeitraum hier jetzt erörtert. Ich meine, man könnte über das Thema Verwaltungsdigitalisierung ja stundenlang weiter diskutieren. Sehr spannend. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr es hört. Bis demnächst. Ciao. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet den eGovernment-Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr ihn gefunden habt oder anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auch auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.